1. Das war des Herrn Erging Ernewton mig mit einer spezifischen Botschaft. 2. Erforderte mich auf den Bewohnern Jerusalems ihr abschulichen Taten deutlich vor Augen zu führen. 3. Gott erklärt, dass ihr Sprung im Land der Kananiter liege, mit einem Amoriter als Vater und einer Hethitrin als Mutter. 4. Bei ihrer Geburt wird sie vernachlässigt, niemand schnitt die Nabelschnur, wusch sie oder wickelte sie in Schützen tatsche. 5. Kein Mensch empfand Mitleid oder kümmert sich sie, statt dessen wird sie am Tag ihrer Geburt achtlos auf freiem Feld liegen gelassen. 6. Als ICH Jedokana Vorüberging und SIE Hilflos in ihrem Blutsau, befahl ICH Leben zu bleiben. 7. ICH ließ SIE Zahlreich wer den Y die Pflanzen auf dem Feld, so dass SIE Herrenwuchs und ein Ursergewohnlich Schönheit entwickelte. 8. Später so ICH SIE Ernewton erkannte, dass SIE Beret für die Liebe war, die Schalb schloss ICH einen Bund mit und SIE Word mein Agentum. 9. ICH reinigte SIE Grundlich mit Wasser, wusch das Blut von ihrer Haut ab und saubte SIE anschließend mit Kostbarem all. 10. ICH kleidet SIE in Prachtvoll. Bestickt gewonder, gab a Schuh aus feinstem Leder und halte SIE in Leinen und Seder. 11. Zudem schmuckt ICH SIE mit kostbarem Schmuck, legte o Armreifenen und hante ein Kette Maren Hals. 12. ICH gab einen Nasenring, Orangen setzte o ein praktisch Krone auf das Haupt, ihr Word zu unterstreichen. 13. So war SIE mit Gold und Silber geschmuckt und ernährt sich von feinstem Mehl, Honig und all, bis SIE schließlich koniglich prakt erregt. 14. Ruhm verbreitet sich unter den Wolken aufgrund ihrer vollkommenen Schönheit, die SIE all ein Durch meinen Glanz erhalten hat. 15. Doch SIE vertrott blind auf ihr Schönheit und missbraucht ihren Ruhm, indem SIE sich jedem vorübergehenden hingab und untrue begging. 16. SIE nutzte ihr kostbaren Kleider, Bund Kultstaten zu errichten, und denen SIE ihren Gottesdienst in schamloser Weise ausübte. 17. Sogar den goldenen und silbernen Schmuck, den ICH geschenkt hat, verwendet SIE, Gottesbilder anzufertigen und die zu wehren. 18. SIE bekleidet die Statuen mit ihren bestickten Gewanden und opfert ihnen mein also meinen Weihrauch. 19. Die Nahrungsmittel, die ICH zur Verfügung gestellt hat, dargebrachte SIE den Gottesen als Wohlriechens Opfer. 20. Schlimmer noch, SIE nahm ihr Sonnen tochte, die SIE mir geboren hat, und opfert SIE diesen leblosen Bilden. 21. SIE schlagte mein Kinder und verbrannte SIE als Opfergeben, als wer ihr Bischerig untrue noch nicht ausreichen gewesen. 22. Bei all ihren abschulichen Taten dacht SIE nicht an ihr Jugend's Jurak, als SIE nackt und hilflos in ihrem Blutgeligen hat. 23. Nack all diese Bosheit, wie het dir, spricht Gott der Herr, setzte SIE schandliches Treiben unvermindet fort. 24. SIE errichtet an jedem offentlichen Platz und an jeder Strassneck Plattformen für ihren Gottesdienst. 25. An jedem Kreuzweg bot SIE Kultstaten, in Tweet ihr Schönheit und bot sich wohllos jedemen, der des Wieges kam. 26. SIE suchte die Verbindung zu den Ägypten, ihren körperlich starken Nachbarn, und reiste mich durch ihr Standage und true zum Zorn. 27. Die Schalb streckte ICH mein Hand gegen SIE aus, kürzte ihren Unterhalt und jubilius SIE der Gie ihrer Feinde, den Philisten. 28. Doch SIE war unersattlich und wante sich den Siren zu, aber selbst dies verbinden konnte Verlingen nicht stillen. 29. SIE weitet ihr untrue bis in das Land der Chaldeer aus, doch auch dort fand SIE kein dauerhafte Befriedigung. 30. Why willensschwach war ihres, das SIE all dies taten begging, die nur ein wollig schamlos Frau tun word. 31. Obwohl SIE überall Kultstaten errichtet, verhielt SIE sich nicht wie ein gewöhnlich Prostituiert, da SIE Bezahlung sogar verrichtet. 32. SIE glich einer ehebrecherischen Frau, die fremde Männer in ihr Haus last, anstatt bei ihrem eigenen Ehemann zu bleiben. 33. Warend man normalerweise eine Prostituierten lohn gibt, schenkte sie ihren Liebhaben gaben, msie von überall her angelocken. 34. Überholten war das genor gegenteil der Ablichen sit 10, da sie für ihr untrue basalt, anstatt selbst in lohn zu wer den. 35. Darum, du untrue stad, hon nun die offizielle Botschaft, die der Herr und dich richtet. 36. Weil du dein Charmant blosten dich für deinen Gotzen gedemütigtest, fordit Gott nun Rechenschaft für das Blut deiner Kinder. 37. Ich werde all dein Ehemeligen liebhaber, so wohl die Geliebten als auch die Verhasten, von überall her gegen dich versammeln. 38. Ich werde dich nach dem Gesetz für Ehebrecherinnen und Morderinnen verurteilen und meinen Zorn so ich mein Eifersuchten dir vollstrecken. 39. Ich werde dich in ihr Gewalt geben, damit sie dein Kultstatten zerstören, dir dein Kleider roben und dich volligent blost zurücklassen. 40. Ein Volksmensch werde dich steinigen und dich mit ihren Schwerten toten, das erteilen dir zu vollziehen. 41. Sie werden dein Hauser niederbrennen und vor den Augen weiler Frauen gericht halten, bis dein Gottsendienst und dein Bestechungen enden. 42. Erst wenn ich meinen Grimm und dir gestillt habe, werd mein Zorn nachlassen und ich werd wieder zur Ruhe kommen. 43. Weil du dein Herkunft verges sen und mich hersentest, werd ich dein Taten auf dich zurückfallen lassen, spricht Gott der Herr. 44. Künftig werd Jeder, der Sprichwörter gebraucht, über dich sagen, why die Mutter, so ist auch die Tochter. 45. Du bist die Wartochter deiner Mutter, die ihren Mann und ihr Kinder verstehst, und die Schwester deiner Schwestern, die ebenso handelten. 46. Dein alter Schwester ist Samaria im Norden und dein junger Schwester ist Sodom, die mit ihren Tochtern im Süden wohnt. 47. Du bist nicht nur ihren Wegen gefolgt, sondern erst in kürzester Zeit noch weitaus schlimmer Graaltaten begann gen als sie. 48. So war ich lebe, Clark Gott der Herr, dein Schwester Sodom hat niemals so gehandelt wie du und dein Bewohner. 49. Die should Sodoms best end in Hochmut, Überfluss und Sorgloser Ruhe, warend sie die Armen und Bedürftigen wollig Werner Classic T. 50. Sie werden übermütigen begin gen Taten, die ich verabschu, weshalb ich sie schließlich von ihrem Platz entfernte. 51. Samaya hat nicht einmal die Hafte deiner Sünden begann gen, im Vergleich zu deinen Taten erscheinen dein Schwestern fast und schuldig. 52. Trage nun dein Schande, den Dirch dein Extremen Sünden es du bewirkt, das dein Schwestern im Vergleich zu dir gerecht dastehen. 53. Denik word ich a Schicksal wenden, so will das von Sodom als auch das von Samaya, und schließlich auch dein Schicksal veranden. 54. Du sollst dein Schande trajan und dich über als demütigen, was du gettenest, warend du deinen Schwestern ein Trost warst. 55. Dein Schwestern Sodom und Samaya werden inneren früheren Zustand zurückkehren und auch du wirst mit deinen Tochtern wiederhergestellt werden. 56. In der Zeit deines Hochmutzes du über dein Schwester Sodom ne herablassend gesprochen und wolltest nichts von wissen. 57. Dies Gesche, bever dein Igen Bossheit offenbar word und du selbst zum Gespot der Tochter Edoms und der Feiliste wordest. 58. Nun musst du die Konsequenzen für dein Unsuchten dein Abschulichen Taten Trajan, klart der Herr feilig. 59. Denn der Herr Gott sagt, ich werde dich so behandeln, why du mich behandeltest, als du den Eid missaktetest und den Bund brachst. 60. Denik word ich und den Bund denken, den ich in deiner Jugend mit dir schloss, und einen Eugen Bund mit dir begründen. 61. Dann wirst du dich und dein Verhalten erinnern und dich schamen, wenn ich dir dein Schwestern als Tochter gieb. 62. Ich werde meinen Bund mit dir festigen, damit du erkennst, dass ich der Herr bin und mein Zusagen einhalt. 63. Du wirst dich besinnen und vor Scham schweigen, wenn ich dir als vergib, was du gettenest, spricht Gott der Herr.